Kapitel 6 Der Natur Raum geben. Schutzgebiete haben sich bewährt. Manchmal prägen seltsame Begegnungen politische Entscheidungen. In diese Kategorie fällt auch ein Campingausflug, den US-Präsident Theodore Roosevelt 1903 mit dem leidenschaftlichen Naturschützer John Muir in den Yosemite-Nationalpark unternahm. Der Park war wenige Jahre zuvor östlich von San Francisco in der Sierra Nevada gegründet worden. Die beiden verbrachten 4 denkwürdige Tage in der Wildnis zusammen, schliefen unter einem Mammutbaum, erlebten einen Schneesturm in der Nähe des legendären Sentinel Dome, einer Naturkuppel aus Granit, und ließen sich schließlich auf dem Glacier Point ablichten. Dieser Aussichtspunkt erlaubt einen spektakulären Weitblick über die wildromantische Landschaft dort. Auf dem Foto sieht man einen hageren und bärtigen Muir, ganz so, wie man sich einen Naturfreund klassischerweise vorstellt, und einen etwas untersetzten Präsidenten in Stiefeln und Halstuch. Sie tragen beide Hut, aber das ist fast das einzig verbindende äußerliche Merkmal. Und auch sonst hätten die Männer kaum unterschiedlicher sein können. Hier der robuste und zupackende Roosevelt, der sich als Rough Rider und Trust Buster einen Namen als hartgesottener Präsident machte. Dort der Autodidakt und Naturliebhaber Muir, der von Kindesbeinen an fasziniert war von Pflanzen und Tieren und der bis heute zu den bedeutendsten Naturschützern der Vereinigten Staaten zählt. Der Trip der beiden ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Campingausflüge in der Geschichte des amerikanischen Naturschutzes. Denn im Nachgang dazu stellte Roosevelt mehr als 230 Millionen Acres unter Schutz. Eine Fläche, die größer ist als Texas, mit 5 Nationalparks und 18 sogenannten Naturdenkmalen. Auch entzog er die Aufsicht über den Yosemite Park dem Staat Kalifornien und stellte ihn unter nationale Obhut. Das war der Beginn des Systems von Nationalparks in den USA. Das Ausweisen solcher Flächen wie im Yosemite Park stellt mittlerweile überall auf der Welt eine bewährte Methode dar, um besonders wertvolle Flächen samt ihrer Arten zu schützen. Man überlässt Land sich selbst, lässt Bäume wachsen, Gräser wuchern und Bächen ihren Lauf.